Где проходит государственный праздник Лихтенштейна? Staatsfeiertag Liechtensteins. Sein Staatsfeiertag feiert das Fürstentum Liechtenstein schon seit 65 Jahren. Am 5. August 1940 wurde der 15. August von der Regierung zum Staatsfeiertag erklärt. Bereits 10 Tage später fand die erste Feier statt. Für den Termin, den 15. August, sprachen 2 Überlegungen. Einerseits war dieser Tag mit dem Fest Maria Himmelfahrt bereits ein Feiertag. Andererseits feierte der damalige Fürst Franz Josef II. Am 16. August seinen Geburtstag. Im Laufe der vergangenen 65 Jahre sind verschiedene Formen des offiziellen Festaktes zum Staatsfeiertag erprobt worden. Seit 1990 findet der Staatsakt auf der Schlosswiese neben dem Schloss Vaduz statt. Nach der Ansprache des Parlamentspräsidenten ist das Volk von Fürst und Fürstin zu einem Apero in den Schlossgarten eingeladen. Wenn die Festgäste vom Schloss herunterkommen, beginnt im Städtle Vaduz das Volksfest mit Spielmöglichkeiten, Tanzshows, musikalischer Unterhaltung und kulinarischen Genüssen, die einheimische Vereine und Ausländervereine für das Festvolk anbieten. Den Abschluss des Volksfestes bildet am späteren Abend das Feuerwerk von Schloss Vaduz. Traditionsgemäß wird am Ende des Staatsaktes die Landeshymne gesungen, die mit den Worten »Oben am jungen Rhein lehnet sich Liechtenstein« beginnt. Die Feuerinschrift »Für Gott, Fürst und Vaterland« auf Schloss Vaduz bildet jedoch nur den Abschluss des Feuerwerks. Das Volksfest geht dann für viele Festbesucher erst richtig los. Am Staatsfeiertag gibt es keine Sperrstunde, es ist Freinacht.